alles erreicht, was nun? Dachte sich der Sportler, als er morgens im Hotel erwachte, nach der großen Siegesfeier und einer langen Nacht. Auf dem Tisch stand der Pokal, den er neu in seine Sammlung brachte. Das letzte Rennen seiner Laufbahn hatte ihn zum Superstar gemacht. Doch als er aufstehen will, da stellt sich ihm die Frage, wo ist nur das Ziel, dem ich jetzt nachjage? Er hat das, wovon er träumte, was bleibt ihm noch zu tun? Alles erreicht, was nun? Dachte auch der Herr, der dort zum Top-Management gehörte, wo er früher als kleiner Mann hinter irgendeinem Schreibtisch saß. Jetzt war er einer, auf den zigtausend Leute hörten und von dem man regelmäßig in der Wirtschaftspresse las. Doch als er oben war, stand er vor dieser Frage, wo ist nur das Ziel, dem ich jetzt nachjage? Er hat das, wovon er träumte, was bleibt ihm noch zu tun? Alles erreicht, was nun? Dachte auch der Maurer, dessen Story in der Zeitung stand. Er hatte die 6 Richtigen im Lotto getroffen. Doch weil er trotz des Geldes das Leben so trostlos fand, hatte er morgens um 9 schon die Whiskyflasche offen. Denn als er alles hatte, da quälte ihn die Frage, wo ist nur das Ziel, dem ich jetzt nachjage? Er hat das, wovon er träumte, was bleibt ihm noch zu tun? Alles erreicht, was nun? Du kannst dein Leben mit Ruhm und Ehre füllen, mit Dingen oder Menschen, die du gerne magst. Doch wird nichts davon deinen Durst nach Leben stillen, und es bleibt vieles offen, wonach du fragst. Doch einer kennt den Weg heraus aus diesen Fragen. Woher, wohin, wozu? Sein Wort will es dir sagen. Dein Leben bleibt nicht länger ein endloses Was nun. Wenn Jesus dich erreicht, dann gibt's noch viel zu tun.